1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, wir melden uns zur Stelle. Ich glaube, ich habe die falsche Kamera. Da bin ich. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute wieder, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe. Und die erste Anruferin, das ist Dana. Und Dana ist 71 Jahre alt. Guten Morgen, Dana. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist für mich heute. Ja, um was geht's denn bei dir, Dana? Also ich habe gestern ganz was Schlimmes erlebt. Alle Leute, die jetzt sensibel sind, bitte den Ton wegschalten. Mhm. Es ist so, also ich habe gestern Abend mit meinem jüngeren Sohn, meinem älteren Sohn, erschossen in seiner Wohnung aufgefunden. Aber... Du hast deinen älteren und jüngeren Sohn erschossen? Nur einen. Der andere war mit. Weil ich schon was geahnt habe. Der jüngere Sohn war erschossen? Der ältere. Der ältere. Der jüngere kam mit. Und weil ich schon sowas geahnt habe. Und dann haben wir ihn da gefunden. Und das war furchtbar Horror. Was war das für ein Bild, was ich dir da geboten hat? Soll ich das erzählen, was ich gesehen habe? Ja, erzähl. Gott. Also, jetzt habe ich die Tür abgeschlossen. Entschuldigung, habe mir vorher schon eine Beruhigungspille mitgenommen, noch nicht genommen, weil ich schon was geahnt habe. Und dann habe ich, wir tauschen immer die Schlüssel aus, weil einer krank ist und so, nicht? Und so hat jeder von jedem Schlüssel. Mhm. Und dann habe ich aufgeschlossen und dann habe ich nur so rein und dann habe ich seinen Namen gerufen. Keine Antwort. Und mein jüngerer Sohn hat sich hinter mir vorgedrängelt und hat ihn da liegen sehen. Aus dem Bad gekippt nach hinten, so. Die Beine waren noch drin. Mhm. Auf dem Flur, so. Konnte man vom Flur aus sehen. Mhm. Und wir haben erst gedacht, der macht Spaß, wir machen mit uns Blödsinn. Wir haben öfter mal so eine Scherze gemacht. Macht man ja mal. Mhm. Und dann habe ich ihn beiseite geschoben, meinen jüngsten Sohn. Ich sage jüngster Sohn, der ist auch über 40, der andere ist 47 gewesen. Mhm. Und dann sehe ich ihn da liegen, alles sieht ganz locker aus, ist der Körper. Guck auf sein Gesicht und das sah aus wie eine Maske, als ob er eine Maske auf hatte. Mhm. Und dann sehe ich, dass hinter dieser Maske aber gar nichts mehr war. Mhm. Null. Das heißt, der Hinterkopf ist durch den Schuss weggeschleudert worden. Alles weg. Alles weg. Das hast du als Mutter gesehen? Ja. Ich habe nur noch, mein Sohn wollte ihn, glaube ich, noch der andere, ihn anfassen und genau hingucken und so. Und da habe ich nur geschrien, raus hier, raus hier. Mhm. Und habe die Tür zugeknallt von außen. Also das war ein Kopfschuss? Ja. Und hat man... Wahrscheinlich durch den Mund. Hat er das selbst gemacht? Ja, er ist ja Sportschütze und er hat alle Kaliber da. Und ich denke mal, er hat eine große Bombe genommen. Sah so aus. Ich bin ganz erstaunt darüber, Dana, dass du das so sachlich klar erzählen kannst. Ja, noch. Ich glaube, ich bin noch... Im Schock. Irgendwann kommt, ja, das hat gestern schon der, der Pastor gesagt, der uns an die Seite gebracht wurde. Der Seelsorger. Seelsorger, Notseelsorger oder was es auch immer war. Mhm. Und dann habe ich, beide waren schon auch, mein anderer Sohn durch, wie nennt man das, Burnout, schon jahrelang in Behandlung, in psychiatrischer Behandlung, alle beide. Mhm. Weil heute werden die alle so ausgenutzt auf der Arbeit, dass sie es überhaupt nicht mehr ertragen können. Mhm. Die werden in mittleren Jahren schon kaputt gemacht. Mhm. Naja, und dann, aber wir haben immer ein gutes Verhältnis, ein sehr gutes sogar. Habt ihr heute einen Hinweis gefunden, dass es wirklich Selbstötung war? Nein, wir wissen da nicht rein, das ist alles noch zugeklebt. Hat denn die Polizei einen Hinweis gefunden, dass es Selbsttötung war? Wir wissen von gar nichts. Wir haben, habe ich mit flatternden Händen habe ich die Polizei angerufen. Mhm. Und die haben mich überhaupt nicht richtig verstanden, ob ich Blödsinn geredet habe, weiß ich nicht. Ich habe nur noch dann die Adresse ganz deutlich gesagt. Und wir wissen an meinem Dialekt, dass wir aus Norddeutschland irgendwo kommen, nicht? Eine Großstadt. Und dann kamen die, haben sogar noch die Straße erfriedigt. Ich habe das die Nummer ganz genau gesagt, das weiß ich. Dann haben die rangepfiffen und ja, man muss stabil bleiben. Ja. Da kam irgendwann die Polizei, bis die Polizei dann kam. Nein, die kam schnell. Ja, ich habe gesagt, bringen Sie gleich die Kripo mit. Ja, bis die dann kamen, wo hast du dich und hat dein Sohn sich, wo habt ihr euch aufgehalten? Ich bin auf die Straße gegangen, da ist so. Ach so. Also es ist so, da ist so ein Hinterhof war das. Ah ja. Und wir können dann auf die Straße gehen, ich brauchte sowieso frische Luft, das sieht mir gar nicht aus. Was meint denn dein anderer Sohn, was vorgefallen ist? Ja, der ist ja noch fertiger als ich. Das, ja, wir sind beide derselben Meinung. Dass es eine Selbsttötung war. Ja, natürlich, das sieht man. Du sagst, das Verhältnis zwischen dir und deinem auch jetzt verstorbenen Sohn war gut. Sehr gut sogar. Sehr gut, also eine gute familiäre Verbindung, Verknüpfung. Ja, ich habe noch einen Zettel, da steht drauf, wenn man Geschenke macht, für die beste Mutter der Welt. Das habe ich natürlich auch bewahrt. Kannst du denn das im Moment schon, ist dir das klar, dass dein Sohn tot ist? Ja. Das schon. Aber ich bin wütend auf ihn. Warum? Dass er mir das angetan hat. Weil ich ganz viel Kontakt mit ihm hatte und ihm immer wieder aufgebaut habe. Und er sollte eigentlich, also ich lebe von meinem, von dem Vater auch, sind 40 Jahre verheiratet, haben uns dann getrennt. Wir leben getrennt, in getrennten Wohnungen, wir leben alle alleine. Deswegen auch der Schlüsselaustausch. Und er war eigentlich dran, am Sonnabend sein Vater, weil der hundertprozentig behindert ist, wir teilen uns die Pflege auf, weil das ist gar nicht zu schaffen. Also war er dran, irgendwas zu machen? Er war dran, mit ihm einkaufen zu gehen, weil das Hobby meines Ex-Mannes ist. Und hat aber gesagt zu meinem jüngsten Sohn am Freitag, nein, ich komme nicht, ich habe was anderes vor. Du vermutest, aber ganz in Ruhe. Ja, und da habe ich, nein, er hat einen Freund, der wohnt da in der Gegend, aber nur so, keine sexuelle Beziehung oder so, einen guten Freund. Und mit dem fährt er ab und zu mal über Land irgendwo weit weg, wie die Folgen, habe ich gedacht, der hat einen Vogel, das lass sie doch. Aber ich habe dann angerufen Sonnabend, auf Handy, auf dem Handy von dem Freund, keine Antwort, also immer nur die Mailbox und dann auch sein Telefon und dann habe ich nochmal wieder angerufen. Du hast also du glaubst, dass er das dann schon so geplant hat? Der war wahrscheinlich schon tot. Hast du mit diesem Freund jetzt Kontakt aufgenommen? Ich nicht, mein Sohn, der Jüngste, der hat Kontakt aufgenommen. Ja, was sagt der Freund? Hat der? Ja, wir waren erst auf der Straße, weil ich ja Schiss hatte, darauf zu gehen. Der wohnt um die Ecke und da haben wir erstmal geguckt, ob der da ist. Und da war alles dunkel. Wir wollten noch jemanden, also ich wollte noch jemanden mitnehmen. Aber da war alles dunkel. Aber und du weißt, haben das auch nicht gefunden von unserem Sohn, sonst hätten wir sowieso gleich Bescheid gewusst. Ja, aber du weißt nicht, was dieser Freund für eine Vermutung hat. Mein Sohn hat ihn heute noch auf der Straße getroffen, weil er sein Auto wieder abholen musste. Die hatten uns ja geraten, nicht das Auto zurückzunehmen, weil sie unseren Zustand gesehen haben, die Polizei. Die wollten uns eine Taxi rufen. Und dann hat er sein Auto und hat den Freund getroffen und der war tränenüberströmt auf der Straße. Ja, also der Hintergrund meiner Frage war, ob dein Sohn seinem Freund irgendetwas hinterlassen hat, einen Brief, irgendwas. Nein. Wir vermuten noch, dass er auf dem Computer irgendwas geschrieben hat oder dass er uns einen Brief hinterlassen hat. Aber das ist alles noch beschlagnahmt und die Polizei ist noch. Es ist alles dicht, wir kommen nirgendwo ran. Ich musste die Schlüssel abgeben. Jetzt war ja deinem Sohn wahrscheinlich klar, dass du oder sein Bruder in die Wohnung kommen wird. Ja. Weil ihr die Schlüssel habt, wenn er sich nicht meldet. Ja, aus dem einfachen Grunde wusste ich das, weil er von ihnen den Schlüssel abgezogen hat. Den haben wir nicht gefunden. Den hat die Polizei und wer da auch alles war, die waren ja so viele Leute in Orange gekleidet und was weiß ich. Die haben ihn nicht gefunden, aber ich meinen, den ich hier zu Hause hatte, abgegeben. Ja, deshalb meine ich, ihm war klar, dass du da drin sein wirst oder dass sein Bruder kommt. Dass ich ihn finden werde. Und genau, und dass ihr diesen Anblick dann auch sehen werdet. Ja. Deshalb auch dein Zorn, dass er dir das auch noch angetan hat, dass du dieses Bild nie wieder aus deinem Kopf rauskriegst. Ja, und vor allen Dingen ist es so, er hätte auch noch eine Kette rumlegen können. dann wären wir gar nicht reingekommen. Da wäre die Polizei reingekommen. Mhm. Dann hätten wir gar nicht... Diesen Anblick erleiden müssen. Das wäre uns erspart geblieben. Ich verstehe. So, nun ist da Zorn berechtigterweise Schock. Was ist noch für ein Gefühl? Also ich habe eigentlich nur... Ich habe... Was für ein Gefühl... Ich bin total fertig. Mhm, total fertig. Ja. Und ich habe erstmal überhaupt keine Lust, was für die Zukunft zu machen. Aber ich denke mal, das geht wieder weg, weil ich immer noch diese Wut auf ihn habe. Ja, ja, das ist aber auch so frisch noch da, ne? Ja. Und es ist so, weil ich immer alles für ihn getan habe, überhaupt für die ganze Familie. Hat dein Sohn? Immer die Feuerwehr für die Familie. Ich verstehe, das heißt, da ist auch so ein Schuldgefühl. Ich habe was falsch gemacht. Bei mir? Ja. Ja, natürlich. Natürlich, ja. Hat dein Sohn Kinder gehabt? Nein, zum Glück nicht. Keine Familie. Mhm. Und auch keine Freundin zurzeit? Nein, zurzeit nicht. Das hat immer nicht geklappt. Er ist da auch sehr wählerisch immer gewesen. Er wollte eine Puppe haben. Und das ist, die ist teuer, ne? Ja, verstehe. Ja, aber verstehe. Es ist so, ich denke mal, dass er sauer war damals, dass ich seinen Vater verlassen habe. Ja, aber das ist ja alles keine Erklärung. Doch, das sieht der so. Ja. Das kann es ja war, sein. Es war, ich habe die Familie auseinandergerissen. Aber Dana, es wird ein Mosaiksteinchen sein in ganz von ganz vielen Dingen. Wenn du sagst, er hat einen Burnout, dann hat er an Depressionen gelitten. Ja, und ich habe nun meine Schwester auch gesprochen. Ich habe 4 Schwestern. Und die habe ich gesprochen, die habe ich aber erst als zweites angerufen. Und da sagt sie, das hatte ich da auch mal, das habe ich dir doch erklärt im letzten Jahr. In dem Moment ist einem alles egal. Sie hat mir damals gesagt, sie wusste jetzt nicht in dem Moment, welches Messer sie nimmt. Das war ihr ganz egal. Ich glaube ja, Dana, dass er aus sehr großer, ganz großer Not heraus das gemacht hat. Ja. Und dass niemand schuld daran ist. Aber ich habe ihm noch 10 Tage vorher mit ihm, wir haben nicht so viel Kontakt, weil wir so weit auseinander wohnen. Und da habe ich ihm noch gesagt, du kannst mich Tag und Nacht anrufen. Ruf mich bitte an. Und er hat es nicht getan. Aber ich muss sagen, er hat da schon... Aber das ist nicht deine Schuld. Du hast er redet immer, schon du seit hast 25 Jahren darüber, sich das Leben zu nehmen. Und ich habe ihn immer wieder davon abgeraten. Aber dann siehst du mal, da ist ja eine Grundveranlagung da. Der Düsternis, dass er sowas macht. Ja, er hat ganz dunkle Gedanken gehabt. Dana, das tut mir für dich und deine Familie und auch für deinen anderen Sohn wahnsinnig leid. Ja. Und das ist ein Schock, den können wir uns alle gar nicht ausmalen, so etwas gesehen zu haben. Mir ist auch völlig klar, dass du in einem Schockzustand bist. Ja. Deswegen möchte ich, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch in Ruhe im Nachhinein redest. Bitte nimm das an. Deswegen habe ich auch angerufen. Sehr gerne, sehr gerne. Und du wohnst in Norddeutschland. Wir werden dir auch noch Hilfsadressen vermitteln gleich. Ja, das ist nett. Mein tiefes Mitgefühl und Beileid wünsche ich. Vielen Dank. Spreche ich aus. Und noch vielen Dank an dein Team und an dich überhaupt. Ich sehe dich auch sehr oft, sogar seit Anfang an. Finde ich sehr interessant und bleib so. Ich danke dir sehr, Dana. Ich danke dir auch. Viel Kraft wünsche ich dir. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Bernhard ist hier. 60, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja, Bernhard. Was geht's bei Ihnen? Ein Beziehungsproblem, und zwar ein Beziehungsproblem zwischen mir und meiner Schwester. Es ist so, dass ich bin ein bisschen aufgeregt, auch vor allen Dingen, weil ich jetzt gerade die Vorrednerin dagegen ist ja meins ein Peanuts. Ja, aber für dich ist es auch ein großes Problem. Insofern ist es völlig in Ordnung, wenn du jetzt auch ganz normal das erzählst. Leg mal los. Ja. Es ist Folgendes, ich hatte mir im vorigen Jahr ein Bein verletzt und lag lange Zeit im Krankenhaus und nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hat meine Schwester mich gebeten, zu ihr zu kommen, um ein paar Tage Urlaub zu machen. In der Zwischenzeit hatte sich ihr Mann von ihr getrennt. Du bist alleinstehend. Ich bin alleinstehend und sie jetzt, war es dann letztendlich auch. Da war es an für sich ganz, ach so, dann muss ich dazu sagen, dass ich während meines Urlaubes hier bei ihr, wurden mir beide Beine amputiert. Und ja, und warum, damit war ich warum wurden die, gefesselt. Warum wurden die Beine amputiert? Das eine Bein, das linke Bein, bedingt als Spätfolge der Verletzung und das rechte Bein aufgrund einer Infektion, die ich mir zugezogen hatte, diesen MRSA-Keim, den Krankenhauskeim. Aber was war denn das für eine Verletzung, dass das Bein dann schlussendlich amputiert werden musste? Ich war in eine Scherbe getreten und nun achtet man da nicht so unbedingt drauf. Ein Pflaster drauf wird schon wieder werden und daraus hat sich aber eine mächtige Sepsis entwickelt und infolgedessen musste ich dann 3 Monate im Krankenhaus liegen. Wie weit sind die Beine amputiert? Bis so 10 Zentimeter unterm Knie. Ah ja, beide Beine, das ist beide ja nun Beine. Ein harter Lebenseinschnitt. Ja, so. Also innerhalb von einem Monat bin ich beide Beine losgeworden. Und dann bist du wieder, nachdem die Amputationen vorgenommen wurden, wieder zurück zur Schwester? Zur Schwester, ja. Und da meinte sie eben, ja, bleib doch dann hier bei mir. Und ich bin aus einem anderen Bundesland hierher gekommen und ich hätte also in der Stadt, in der ich gewohnt habe, hätte ich mir eine andere Wohnung nehmen müssen, weil du dich gar nicht sonst alleine hättest helfen können. Gar nicht so hätte behelfen können, zumal ich eine Wohnung in der zweiten Etage hatte. Ja. Und was ist denn jetzt das Problem mit der? Was ist denn? Ob ich überhaupt jemals noch mal wieder laufen kann? Was ist das Problem jetzt mit der Schwester? Ja. Und also wir haben, wie gesagt, uns wunderbar verstanden, die ganze Zeit bis vor 5 Wochen etwa. Mhm. Sie hat im August, hatte sie über Internet einen Mann kennengelernt und der ist dann auch schon innerhalb von, nach 4, knapp 5 Wochen ist er eingezogen hier ins Haus und ach so, zu euch dann quasi. Zu uns. Wie groß ist denn das Haus, in dem ihr wohnt? Hallo. Wie groß ist denn das Haus, in dem ihr da wohnt? Das sind ungefähr 170 Quadratmeter. Ah ja, das ist ja dann schon ganz ordentlich. Es hat jeder seine separate Wohnung. Mhm. Wir müssen aber einige Räume gemeinsam nutzen. Mhm. Und also wie gesagt, das Verhältnis war wunderbar. Wir hatten die Küchen gegenüberliegen, die standen immer offen, die Küchentüren. Mhm. Wir haben immer zwischendurch mal kommuniziert und wie gesagt, war alles. Es war gut. Und dann ist dieser neue Mann da eingezogen. Der ist eingezogen und von Sekunde an war es aus. Ach, das ist das Problem. Der neue Mann ist das Problem. Ja. Aber sag mal, Bernhard, wie kommt denn das, dass der denn so schnell, wenn die sich gerade mal eben kennengelernt haben, dass der dann schon in das Haus einzieht? Weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich habe es also auch ich war schon irgendwo ein bisschen schockiert darüber, zumal als er das erste Mal, sie haben sich übers Internet kennengelernt, haben 3-4 Mal miteinander telefoniert. Und dann zieht er gleich an. Er ist zum ersten Besuch gekommen und ist eine Dreiviertelstunde, nachdem er hier aufgetaucht war, schon ins Schlafzimmer eingezogen. Aber das ist eine Sache, die ich nicht zu beurteilen habe. Wo liegen denn jetzt die Probleme zwischen dir und der Schwester, dir und dem Mann? Dass eine Kommunikation absolut nicht mehr möglich ist. Zwischen dir und der Schwester? Nein, gar nicht mehr. Der Mann hat so einen Einfluss auf sie. Es werden die Türen zugemacht. Es ist absolut nicht mehr möglich, dass man miteinander kommuniziert. War das denn am Anfang anders, dass du mit dem Mann reden konntest? Nein, gar nicht. Es war sofort so. Ich habe das ist mir ganz, ganz selten in meinem Leben bisher passiert. Und ich habe mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt. Das ist vielleicht 3-4 Mal passiert, dass mir ein Mensch innerhalb der ersten Sekunde so was von unsympathisch war. Mhm. Und das hat sich dann auch nie irgendwie gegeben in den anderen Fällen. Ja. Und hast du da, hast mit du, den Menschen war auch meist immer irgendetwas. Hast du denn deiner Schwester das am Anfang so gesagt, dass der nicht so nach deinem... Ich habe gesagt, dass ich dass mir unheimlich unsympathisch ist und ja, da ist sie einfach drüber weggegangen. Mhm. Und ich habe sie auch dann später nochmal daraufhin angesprochen, zumal er plötzlich eingezogen war, ohne dass mir auch nur ein Ton gesagt wurde. Mhm. Ich meine, wir haben das Haus zusammen gemietet. Da hätte sich's gehört, meiner Ansicht ja. nach, dass das im Vorfeld abgesprochen wurde. Ach so, das ist nicht das Haus deiner Schwester? Nein, nein. Mhm. Wir haben das zusammen gemietet, zu gleichen Teilen gemietet. Ihr habt das zusammen gemietet, um dann auch gemeinsam dort zu wohnen? Dort zu wohnen. Sie hat nicht vorher da drin gewohnt? Nein, nein. Wir sind erst im diesen Sommer da eingezogen. Verstehe. So, und jetzt ist seitdem dieser Mann, das ist noch gar nicht so lange her, ist absolut Funkstille. Keine Kommunikation mehr möglich. Und ich habe gerade erst heute erst nochmal mit ihr gesprochen. Und sie tut das als Eifersucht ab und das ist es nicht. Die war ja vorher auch mit einem Mann über Jahre verheiratet und dann hätte ich ja da auch irgendwo Eifersucht entwickeln müssen oder. Also im Klartext heißt das, dass deine Schwester absolut zu ihrem neuen Freund steht. Ja, ja. Und sie sich auch nicht einen Zentimeter zu dir hin bewegt. Nein, absolut nicht. Und ich fühle mich jetzt ein Stück ausgenutzt. Also. Die Zeit, als es ihr schlecht ging, ne, die Trennung, der Mann hatte sich von ihr getrennt, ihr Ehemann, nach 20 Jahren. Und da warst du für sie da. Da war ich gut. Und da war sie froh, dass jemand da war. Und jetzt ist es, also, ja. Bernhard, so wie du das jetzt schilderst. Ja. Ich kann deine Enttäuschung verstehen und ich verstehe auch ehrlich gesagt deine Schwester nicht, wie sie so schnell sich da auf eine Beziehung einlässt und die gleich in die Wohnung reinholt. Das verstehe ich alles nicht. Genau, das können wir gar nicht beurteilen und vielleicht könnte sie es mir erklären, aber das ist jetzt auch egal. Fakt ist, dass sie wahrscheinlich völlig verliebt ist und auf der Seite von diesem Mann steht. Ja, und ja. Fakt ist, dass sie sich wahrscheinlich genervt fühlt von deiner Kritik. Das bedeutet, das wenn man sich jetzt... mag sein, ja, aber ich leide ja auch darunter. Du leidest auch darunter. Ich fühle mich absolut nicht mehr wohl. Und genau, so ich hatte das schon im Vorgespräch gesagt, ich bin also ein süchtiger Mensch. Ich war mal Alkoholiker, Burnout gehabt, danach Schmerzzustände, morphinabhängig geworden. Bernhard, ich wollte jetzt lass mich mal sprechen. Ja, bitte. Ich wollte jetzt eine Lösung sagen. Ich glaube, es bringt nichts, wenn ihr jetzt da beide so gegeneinander steht und euch die Köpfe einschlagt. Ich glaube, die Fronten sind schon sehr verhärtet. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Hältst du es aus, in diesem Haus zu wohnen ohne Kommunikation? Es ist schwierig. Ist schwierig. Und zumal ich ja auch sehr auf das Haus angewiesen bin, all dieweil ich sehr viel Zeit im Rollstuhl zubringen muss. Ja, und das zehrt auch enorm an den Nerven, wenn man da so eine Front hat. Weißt du, was das Klügste wäre? Auszuziehen. Ja. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ja, aber das kann ich mir im Grunde genommen nicht leisten. Ich bin Rentner, bekomme eine ganz geringe Rente. Mir bleiben im Monat nicht mal ganz 200 Euro zum Leben. Wie viel Miete zahlst du denn anteilsmäßig für das Haus? 501 Euro. Da kriegst du doch eine andere Wohnung für? Ja, schon. Aber ich meine, die andere Sache ist die... Du willst auch jetzt nicht gerne nachgeben, ne? Ja, ich hatte mich hier eingerichtet und habe mich hier heimisch gefühlt inzwischen. Und weißt du, Bernhard, ich verstehe das wirklich, was du sagst. Und ich verstehe auch deine Enttäuschung und deinen Zorn. Aber ich glaube, es gibt so Momente im Leben, vielleicht ist das jetzt so einer, auch wenn einem Unrecht getan wird, sollte man, glaube ich, den Mund halten und gehen, um sich selbst nicht noch mehr zu schaden. Denn du ärgerst dich ja wahnsinnig über diese Sache. Ja, das und wie gesagt, ich bin also habe wieder einen Rückfall in die Sucht und zwar also nach dieser Morphinsucht bin ich in die Fresssucht geraten. Ja, Bernhard, ich verstehe das jetzt alles. Das kannst du letztendlich jetzt aber gar nicht mehr argumentieren und deiner Schwester vorwerfen. Die Sache ist jetzt, wie sie ist. Und man fragt sich, wie kommt man jetzt aus so einer Sache raus und dass man wieder seinen Seelenfrieden hat. Und ich sage dir ganz klar, versuche mit allen Mitteln, wir können dich gerne gleich noch ein bisschen im Hintergrund beraten, mit allen Mitteln aus diesem Haus rauszukommen und von diesen beiden Leuten zunächst wegzukommen. Das ist das, was ich dir zu sagen kann. Was es da an Hilfe noch so gibt, beraten wir dich jetzt gerne im Hintergrund. Du wolltest ja zunächst mal meine Meinung hören. Ich würde mich nicht weiter in die Sache hinein verbeißen. Du siehst ja selbst, dass du Schaden davon trägst und dass es dir schlecht geht. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann melden wir beide nicht, aber meine Psychologe meldet sich nochmal bei dir und dann könnt ihr beiden reden. Gut, dann bedanke ich mich. Alles Gute, Bernhard, von Herzen. Erst nochmal ganz herzlichen Dank für deine Sendung. Ich sehe sie sehr oft. Vielen Dank, Bernhard. Dankeschön. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Und wir machen gleich weiter mit Petra. Petra ist 54. Guten Morgen, Petra. Hallo, Domian. Hallo, Petra. Um was geht's bei dir? Ich möchte dir zuerst sagen, dass ich deine Sendung jede Nacht gucke. Vielen Dank. Und dass ich dich toll finde. Dankeschön, das ist ja sehr nett von dir. Und vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich selber mal anrufe. Was ist denn jetzt passiert und geschehen? Ich habe gestern meinen Befund bekommen. Ich habe auf beiden Seiten Brustkrebs und Magenkrebs. Brust- und Magenkrebs? Ja. Und ich traue mich nicht, meinem Sohn Bescheid zu sagen. Ich bin Witwe. Du bist Witwe? Ich bin Witwe seit 2 Jahren. Mein Mann ist auch an Krebs gestorben. Wie alt ist denn der Sohn? Mein Sohn ist 34. Erzähl mir mal was über die Diagnose. Ist das eine definitive Diagnose? Ja, es ist finales Stadium. Finales Stadium? Ja, man hat mir gesagt, also da wurde eine Sprechstunde, eine Tumorsprechstunde einberufen und es wird keine Bestrahlung gemacht, es wird auch keine Chemo mehr gemacht. Und du hast vorher nichts gemerkt? Ich bin nach dem Tod von meinem Mann sehr abgemagert. Mhm. Mein Mann ist innerhalb von 3 Wochen gestorben. Der war immer gesund. Mhm. Und ich konnte nicht mehr essen. Deshalb ist mir das auch nicht aufgefallen. Ich habe einfach keinen Appetit mehr gehabt. Nur ich bin vor 14 Tagen ins Krankenhaus gegangen, weil ich habe einen Knoten ertastet. Mhm. Du hattest wahrscheinlich gedacht, dass du so abgemagert bist wegen des Todesfalls und dem Stress und der Trauer. Ja. Aber dann hast du den Knoten entdeckt. Ja, und dann bin ich auch ins Krankenhaus gegangen und ist auf beiden Brüsten, ist also... Und auch Magenkrebs. Und auch Magenkrebs. Und zwar wächst der von außen nach innen. Ich habe etliche Magenspiegelungen gemacht bekommen. Das heißt, du bist richtig rundherum untersucht worden? Das ganze Programm? Das ganze Programm. Und man hat tatsächlich gesagt, man kann gar nichts mehr machen? Nein. Mm-mm. Jetzt habe ich natürlich starke Medikamente bekommen. Nur ich traue mich meinem Sohn nicht zu sagen, weil der ist auch alleine. Lass uns gleich über den Sohn sprechen. Noch eine Frage zu den Medikamenten. Hast du das Gefühl, dass du die Medikamente im Moment brauchst, weil du jetzt Schmerzen hast? Ich habe nur immer Magenschmerzen. Ah, ja. Von der Brust her merke ich nicht viel. Mhm. So, jetzt lass uns mal über den Sohn reden. Der Sohn ist 34 Jahre alt, sagst du. Wie lebt denn der Sohn? Der ist alleinstehend. Ist berufstätig, aber er ist ein Einzelgänger. Was macht er vom Beruf? Der ist Pharmazeut. Pharmazeut? Mhm. Das heißt ja fast vom Fach dann. Ja. Nicht fast, er ist vom Fach. Ja, und er hängt sehr mit, er war ein Frühchen, das muss ich dazu sagen. Mhm. Er war ein Frühchen und ist immer, war immer ein Mama-Kind, sage ich einfach mal. Enge Beziehung. Ja. Und wahrscheinlich ist die Beziehung noch enger geworden, nachdem der Vater gestorben ist, also dein Mann. Ja, und er hat sehr an seinem Vater gehangen. Wir haben sehr viel zusammen gemacht. Und er hat mir immer gesagt, nach dem Tod von meinem Mann, ich weiß nicht, was ich mache, wenn du mal gehst. Hat er denn mitbekommen, dass du warst ja jetzt im Krankenhaus, hast viele Untersuchungen machen lassen. Hat er das alles nicht mitbekommen? Doch, der hat das alles mitbekommen, nur nicht den Befund. Das habe ich den Ärzten verboten zu sagen. Was hast du denn ihm gesagt? Er hat doch bestimmt gefragt. Ich habe gesagt, es ist Erschöpfung und Burnout und ich bin Altenpflegerin. Mhm. Und ich bin bis dahin bin ich immer noch arbeiten gegangen, ja. Nur... gesagt, ich habe nur noch 32 Kilo und das hat er natürlich auch mitgekriegt. Du hast nur noch 32 Kilo? Ja. weil ich kann nicht mehr gut essen. Wenn ich eine Kartoffel esse, die ist auch sofort wieder draußen. Aber da muss er doch, er ist Pharmazeut, das heißt, er muss doch einen Blick darauf haben, dass da was bei dir nicht... Ja, Domian, ich habe den so belogen. Das tut mir im Nachhinein so leid, weißt du. Mensch, Petra. Ich habe ihm immer gesagt, ich kann nicht essen und das liegt an meiner Trauer. Ich habe auch eine Trauertherapie gemacht. Sag mal, jetzt hat man dir gesagt, das ist eine finale Erkrankung. Final heißt, man ist wirklich in der Endphase. Ja. Nun weiß ich ja, dass Ärzte sich ungern auf eine Zeitaussage festlegen. Mhm. Aber dennoch, hast du gefragt, wie viel Zeit habe ich noch? Ja, man hat mir gesagt, zwischen 4 und 8 Wochen. Und das ist, Domian, ich habe mir heute alle meine Tabletten zusammengesucht. Weißt du? Ich wollte eigentlich... Dir das Leben nehmen. Ja, ich möchte meinem Sohn das nicht sagen. Peter, Ich möchte meinem Sohn das nicht sagen. Ich muss dir das jetzt in aller Offenheit sagen, was ich jetzt sagen will. Das muss ich dir ganz offen sagen. Du machst einen ganz großen Fehler. Es ist natürlich furchtbar, wenn dein Sohn das erfährt. Aber es ist noch viel furchtbarer, wenn er irgendwann erfährt, die Mutter hat mich angelogen. Aber Domian, weißt du, er hängt sehr an mir. Er kommt jede Woche und... Ich verstehe es alles. Aber weißt du, zur Liebe, auch zur Liebe zwischen Mutter und Sohn gehört... dass man immer zueinander steht, auch in der schwersten Zeit. Und zu dieser Liebe gehört auch, dass man offen ist, dass man wahr die Wahrheit sagt. Stell dir mal vor, er würde das umgekehrt bei dir machen. Du wärst enttäuscht. Ja. Ja. Und das ist er letztendlich auch. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, gib ihm doch die Chance, sich damit jetzt zu beschäftigen, mit dieser schlimmen Nachricht. Du, mir kann nicht mit ihm darüber reden. Weißt du, mein Mann ist verstreut worden. Auf so einem besonderen Platz. Und er hat damals die Urne verstreut, ja. Mhm, und hat zu mir gesagt, Mama, das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Das möchte ich bei dir nie machen, aber ich möchte auch verstreut werden. Ich habe heute alles geregelt. Petra, wenn du gerne verstreut werden möchtest, dann kannst du das ja auch so arrangieren, dass jemand anders das macht und nicht dein Sohn. Aber letztendlich dreht sich alles jetzt um die Frage, wann sage ich es meinem Sohn? Glaubst du denn, wenn du dir jetzt das Leben nimmst, stell dir mal vor, was für einen Schock du dann deinem Sohn beibringst? Wenn du ihm jetzt aber sagst, es ist alles viel schlimmer, als ich dir erzählt habe und ich bin sterbenskrank, ist das der richtigere Weg, an ihn heranzutreten? Ich traue mich das nicht. Ich habe nicht den Mut, ihm das zu sagen. Gibt es denn jemanden, den du darum bitten könntest, dass derjenige das deinem Sohn sagt? Nee, wir sind beide alleine. Gab es denn in dem Krankenhaus einen netten Arzt? Ja. Einen sehr netten Arzt? Der hat mir die Wahrheit gesagt. Ich habe ihm gesagt, ich möchte alles wissen. Könntest du dir vorstellen, dass du diesen Arzt bittest, mit deinem Sohn zu sprechen? Ich weiß nicht, wer das verkauft. Darüber mach dir jetzt erstmal keine Sorgen. Es geht jetzt erstmal darum, dass er zumindest weiß, was los ist. Domian, ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht darauf warten, bis er zu Ende geht. Weißt du, ich habe so Schmerzen. Weißt du, Petra, ich finde jetzt ganz, ganz wichtig, dass du nicht da allein zu Hause sitzt. Und der nächste und ganz schnelle Schritt muss sein, dass du dich mit einem Palliativmediziner in Verbindung setzt. Du weißt, was es ist. Ja, das hat man mir im Krankenhaus auch gesagt. Ja, dass du da betreut wirst, dass du eine gute Schmerztherapie bekommst. Wenn du auf eine Palliativstation gehst, gibt es da auch Menschen, die sich auch um solche Dinge kümmern? Zum Beispiel, kann da auch jemand das übernehmen, es deinem Sohn zu sagen? Hm. Aber du darfst dich jetzt nicht zurückziehen und du bist ja wie gelähmt in deinem Unglück im Moment. Ich kann nichts anderes denken, Domian. Das verstehe ich. Weißt du? Das verstehe ich ja auch. Meine Gedanken, die drehen sich jetzt nur, wie komme ich so schnell wie möglich aus der Situation? Und wie gesagt, ich habe mir heute, ich habe sämtliche Tabletten, ich habe ja auch Morphium, alles bekommen. Ich habe mir alles hier hingestellt. Petra, bei allem Verständnis, dass man das vielleicht in einer solchen Situation machen möchte, habe ich aber kein Verständnis dafür, dass du, ich sag mal jetzt ganz, ist es ganz salopp, dass du dich einfach so davon machst und deinem Sohn nichts sagst. Ja. Das ist viel, viel schlimmer für deinen Sohn, wenn er das dann alles hinterher erfährt. Er ist ein erwachsener Mensch. Er ist ein Mann, der im Leben und im Beruf steht. Ja, zweit, Domian, aber die Verbindung, die ist so eng. Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Das ist dein Sohn, das ist dein kleiner Junge letztendlich, auch wenn es ein erwachsener Mann ist. Aber auch der kleine Junge ist so erwachsen, dass er weiß, wie das Leben ist, dass das Leben endlich ist und auch, dass die Mutter sterben wird oder sterben kann. Nur Domian, ich habe ihm die ganze Zeit gelogen. Ich weiß nicht, wie ich das... Dann entlaste doch deine Seele jetzt, indem du all diese Lügen von dir runterwirfst. Das ist doch, wenn ich mich in dich hineinversetze, furchtbar mit solchen Lügen auch zu leben. Ja, das ist auch für mich das Allerschlimmste, weil und wenn ich offen gewesen wäre, wäre ich in die Situation nicht gekommen, dass ich ihn... Ja. Ja, es ist auch nicht gut, mit einer solchen Seelenlast zu sterben. Ja, ich habe nur solche Angst, dass er sich was tut. Nein, der wird sich jetzt nichts tun. Der wird jetzt für dich da sein wollen. Wenn du sagst, das ist so ein gutes Verhältnis, wird er für dich da sein wollen und dir beistehen. Du musst jetzt, also die nächsten Schritte sind, du musst jetzt ganz schnell eine Palliativstation aufsuchen, Kontakt mit Palliativmedizin aufnehmen. Ja. Und dann musst du überlegen, wenn du dich das selbst nicht traust, mit ihm zu sprechen, dass du entweder diesen Arzt bittest oder jemanden aus der Palliativstation, einen Sozialbetreuer, irgendjemand, der sowas macht da. Ja. Ich bin so sicher, dass das der richtige Schritt ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe so eine Angst. Mhm. Ich habe auch so eine Angst, wie das weitergeht. Das verstehe ich. Ich möchte nicht leiden weiter. Das verstehe ich. Ich möchte keine Schmerzen mehr. Du bist krank, du bist Altenpflegerin. Ja. Das heißt, dir muss man nicht viel erzählen. Nein. Und ich habe genug Leute gesehen, aber das waren alte Leute, Domian. Mhm. Ich fühle mich mit 54 nicht alt. Mhm. Aber Petra, dann weißt du auch, gerade jetzt in dieser Zeit, in unserer Themenwoche hier in der ARD, wird ja auch so viel über die Palliativmedizin gesprochen, dass sie in großen Fällen den Menschen sehr gut helfen kann, dass sie keine Schmerzen haben müssen, dass du sehr, sehr gut medikamentös behandelt wirst. Ich verstehe deine Angst, die hätte ich auch. Ich wäre auch. Da gibt's gar nichts zu reden. Aber weißt du, es sind, die sagen, 4 bis 8 Wochen. Mhm. Das ist keine Zeit für mich. Ja. Ich war heute auf der Bank, ich habe alles geregelt. Ich habe alles für meinen Sohn, damit er überall rankommt, weißt du? Mhm. Ich habe alles geregelt. Ich habe ihm aufgeschrieben, wie ich beerdigt werden möchte. Aber ich kann ihm nicht so sagen. Petra. Ich habe so eine Angst kann ich gar nicht sagen. Das ist so eine Urangst. Und ich schäme mich, weil ich ihn so belogen habe. Ich finde, du müsstest dich noch mehr schämen, wenn du ihn weiter belügst. Liebe Petra, jetzt ist die Situation, die in dieser Sendung immer wieder vorkommt. Das ist eine Sendung und wir haben nicht so ganz, ganz lange Zeit. Wir unterhalten uns ja schon sehr, sehr lange. Ja. Ich habe aber für mich das Gefühl, dass ich dir alles gesagt habe, was ich für richtig erachte. Ja. Jetzt werden wir dich natürlich nochmal anrufen, dass meine Psychologin, die Sabine, auch nochmal mit dir sprechen kann. Mhm. Also ich möchte mich jetzt von dir verabschieden mit der Bitte, dass du jetzt alles in die Wege leitest, Palliativmedizin, und dass dein Sohn es erfährt, auf welchem Wege auch immer. Und dann wünsche ich dir, dass du die letzten Wochen, die du hast, doch noch eine gewisse Lebensqualität hast und dass du nicht leiden musst. Das wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank, Domi. Und ich wünsche dir auch, wenn es dann soweit ist, dass es dann schnell und schmerzlos geht. Dankeschön, Domi. Mir war es ganz wichtig, mit dir zu reden. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Petra, und wir melden uns dann gleich wieder bei dir. Alles klar, Domian. Tschüss, alles klar. Ich wünsche dir auch alles Gute, Domian. Viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Uhr haben wir. Und ich möchte euch jetzt unser Thema morgen sagen, wobei eigentlich ist die ARD-Themenwoche bei uns jetzt jeden Tag schon da. Die ARD-Themenwoche heißt Leben mit dem Tod. Und morgen wollen wir das als Schwerpunkt hier machen. Aber ich merke, dass so viel Bedarf dazu besteht, darüber zu sprechen. Aber dennoch sage ich euch, dass wir es morgen als Hauptthema machen. Und ich möchte dann gerne mit Leuten reden, für die der Tod ein ständiger Begleiter ist. Sei es, dass sie selbst todkrank sind. Sei es, dass vielleicht jemand im Sterben liegt, oder vielleicht verliert ihr euer Kind, vielleicht liegt euer Kind im Sterben. Vielleicht habt ihr aber beruflich mit dem Tod zu tun, als Bestatter, als Hospizmitarbeiter oder als Krankenschwester. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon einen Verlust haben hinnehmen müssen. Und vielleicht könnt ihr uns ein wenig erzählen, wie ihr getrauert habt und wie ihr mit eurem Schmerz umgegangen seid. Vielleicht habt ihr auch Tipps an Menschen, die gerade in der Situation sind. Vielleicht könnt ihr ein wenig weiterhelfen. Also Leben mit dem Tod, das ist dann morgen unser Hauptthema und ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder gerne auch ab 0 Uhr morgen anrufen unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50. So, jetzt geht es weiter mit Vera und Vera ist 28. Guten Morgen, Vera. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Vera. Was ist denn dein Thema? Ja, ich trage auch schon mal zum Wochenthema oder zur Themenwoche. Ich hatte eben eine E-Mail geschrieben und bin sofort für diese Sendung schon zurückgerufen worden. Da war ich ganz überrascht. Ja, ich bin wie gesagt 28 und habe vor 2 Jahren meinen gleichaltrigen Partner an Krebs verloren. Deinen gleichaltrigen Partner an Krebs verloren? Genau, Was hat er für einen Krebs? Darmkrebs. In dem jungen Alter schon. Genau, das sagen dann auch alle. Also es ist ganz, ganz ungewöhnlich und Es ist ungewöhnlich, aber es kommt leider Gottes vor und vielleicht, wenn eine genetische Veranlagung auch da war. Genau, ja. Mhm. Ja, genau, das war so. Also ja, also es gab eine Krebsdiagnose damals im Januar und im September ist er gestorben. Also es war eine ganz, ganz geringe Zeit dazwischen. Das ging alles wahnsinnig schnell. Wie hat er damals überhaupt bemerkt, dass er diesen Krebs hat? Also es war so, dass ich zu der Zeit ein Auslandssemester in Kanada gemacht habe. Also ich war zu der Zeit im Ausland und er war mich über Weihnachten besuchen und hatte interessanterweise auf dem Hinflug zu mir Schmerzen gekriegt in der Seite. Mhm. So ein ganz komisches Stechen. Und ich weiß noch, als ich ihn vom Flughafen abgeholt habe, hat er gesagt, ja, ich habe so komische Schmerzen in der Seite. Ich gehe mal zum Arzt, wenn ich wieder in Deutschland bin. Und ja, dann war er wieder in Deutschland. Ich war noch in Kanada und dann hat er aufgrund der Untersuchungen, die dann gemacht wurden, diese Diagnose bekommen. Wie hat er denn als junger Mann von 28 oder damals dann 26? 25 damals. Mein Gott, ja. Wie hat er diese Diagnose aufgenommen? Ja, das war für mich fast schon irritierend. Also er war ein sehr, sehr ruhiger Mensch, vielleicht auch zu ruhig, vielleicht auch jemand, der seine Gefühle sehr stark weggedrückt hat in vielen Situationen. Und so war das auch damals. Also er war immer recht ruhig, also jedenfalls, wenn andere dabei waren. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei ihm aussah, wenn keiner dabei war, aber... Wie lange wart ihr da schon zusammen gewesen? Drei Jahre. Wie hast du denn, du warst auch nur 25, wie hast du denn darauf reagiert? Ja, ich war total fertig. Also es ging mir unglaublich schlecht. Wir waren auch frisch verlobt, auch noch. Und ja, ich war in Kanada. Ich bin sofort innerhalb von 2 Tagen zurück nach Deutschland. Ich hatte keine Wohnung da. Also es war ein riesiges Chaos. Mir ging es unglaublich schlecht. Und ich bin generell ein Mensch, der seine Emotionen sehr stark rauslässt. Und damals auch. Also ich bin richtig ausgerastet eigentlich. Ganz schlimm. Hast du vor ihm sehr viel geweint und hast dich nicht im Griff gehabt? Oder wie? Ja, auch, ja. Hat er denn bis zum Schluss das so eher nach außen hin tapfer getragen? Ja. Ja, sehr. Das war schon sehr, sehr auffällig, ja. Also wir sind da sehr gegensätzlich miteinander umgegangen. Wirklich sonderbar, wenn man so jung sterben muss, dass man da nicht mit dem Schicksal und mit Gott oder mit wem auch immer hadert. Ja, genau. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ich das ein bisschen für ihn übernommen habe. Also dass alles, was er irgendwie nicht hinausschreien oder fragen oder wie auch immer konnte, dass ich das für uns beide getan habe. Hast du das Gefühl, dass er sich bemüht hat, für dich stark zu sein? Ja, und das war auch ein ganz großes Problem. Also ich glaube auch, dass er mir ganz vieles nicht gesagt hat, was auch an Diagnosen und an Prognosen auch da war. Um dich zu schützen. Er sehr stark, genau. Ja. Und das war aber gar nicht so, also im Nachhinein hätte ich es mir wirklich anders gewünscht, weil ich oft auch gefragt habe, wie ist es denn wirklich? Und er wollte es mir nicht sagen. Und das hat mich oft noch mehr belastet. Wie waren denn seine letzten Wochen? Also es war so, dass es noch mal eine Operation gab und danach ging es ziemlich schnell, dass sein Zustand rapide abgenommen hat. Und ich muss dazu sagen, dass ich in der Zeit gar nicht mehr so viel bei ihm sein konnte, weil ich total zusammengebrochen bin und im Prinzip total im Bett lag. Ich konnte mich kaum noch bewegen, mir ging es ganz schlecht. Ich bin auch nach seinem Tod in eine Klinik gegangen, aber... Das heißt, du hast ihn dann nicht in den Tod begleitet? Doch, in den Tod begleitet habe ich ihn schon. Also in den letzten Tagen war ich da, als wirklich klar war so. Aber davor, es war eine ganz schlimme Situation, weil er war krank und ich war krank. Und ich habe mich so gut wie es ging auch immer bemüht hinzufahren. Aber ich war schon so am Ende meiner Kräfte. Wenn du so am Ende der Kräfte warst und das dir so extrem schwer gefallen ist, wie hast du denn dann diese letzten Tage überhaupt dann verkraften können? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also ich glaube, dass ich es, also im Nachhinein denke ich, dass diese letzten Tage ein Schockzustand waren und dass ich es im Nachhinein nicht so gut verarbeitet hätte, wenn ich nicht direkt danach in eine Klinik gegangen wäre. Wie lange warst du dann in der Klinik? 12 Wochen. 12 Wochen. Und das war für mich die Rettung. Also ich weiß nicht, wie es mir heute gehen würde, wäre ich da nicht hingegangen. Du hast vorher gesagt, dass du vorher studiert hast. Hast du dann nach dem Klinikaufenthalt dein Studium wieder aufnehmen können? Ich habe es jetzt erst zum Wintersemester wieder aufgenommen. Jetzt erst? Das heißt, so lange hat es gedauert, um du zu Kräften gekommen. Genau, ja. Es kamen noch viele Sachen dazu. Zum einen, also du hattest ja auch in der Ankündigung deines Themas gefragt, was gab es für Schwierigkeiten, und ich musste sofort daran denken, dass mich leider meine guten Freunde verlassen haben im Prinzip, weil sie mit dieser Trauer nicht umgehen konnten. Und, alle? Nein, nicht alle, aber erschreckend viele, wirklich erschreckend viele. Auch seine guten Freunde? Das waren die gleichen Freunde. Ach so. Das heißt, zum Schluss waren dann gar nicht mehr viele Menschen da, als er dann gestorben ist. Genau, also es war eine ganz spezielle Situation. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich das schön komprimieren kann jetzt. Ich habe in der Klinik sehr viele Menschen kennengelernt und ich hätte am Anfang auch gar nicht gedacht, dass die mich wirklich so lange begleiten, aber es war dann fast so, dass die Plätze eingenommen haben, dass sie dann da waren. Also fremde Leute eigentlich? Damals fremde Leute. Und jetzt eben sehr gute Freunde und auch mein neuer Partner ist auch dabei, den habe ich damals in der Klinik kennengelernt. Ja. Aber es war im Prinzip dann auch die Situation, dass ich zurückkam nach der Klinik. in unser altes Umfeld und mir viele Leute suggeriert haben, dass sie mit mir nicht klarkommen, dass sie damit eigentlich auch nichts zu tun haben wollen. Und das ist so erschreckend. Ja, das ist ganz, ganz erschreckend. Was glaubst du, was dahinter steckt? Warum reagieren die Leute so? Also ich glaube, dass es vorrangig Angst ist. Einfach Angst vor diesen Gefühlen, die ich sehr stark nach außen getragen habe. Also wenn ich weinen musste, habe ich geweint. Mhm. Und ich glaube, dass sich sehr, sehr wenige Menschen gerne mit dem Tod beschäftigen wollen oder mit seelischen Abgründen. Glaubst du, es hat auch damit zu tun, dass zu wenig Empathie da war oder da ist? Von Seiten der Freunde? Ja. Ich weiß es nicht. Es ist bis heute sind da ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Es gab auch einfach viele Leute, die sich irgendwie so aus dem Kontakt herausgewunden haben, wo ich dann noch Fragen gestellt habe, was ist denn los, was hat dich gestört oder was kann ich anders machen oder was ist denn, willst du jetzt gar nicht mehr oder wie auch immer, wo ich sehr um den Kontakt gerungen habe. Sind denn diese Freunde dann zur Beerdigung gekommen? Ja, das schon. Mhm. Aber dann einmal und das war's dann? Es war so, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ja, jetzt muss es aber auch wieder gut sein. Mhm. Also so, jetzt ist er beerdigt, du warst in der Klinik, jetzt nach dem Motto, das Leben geht ja weiter. Das ist doch okay. Mhm. Und ein Zitat, also eins, was meine Freundin mir dann mal in einer E-Mail geschrieben hat, was ich schon mal, die E-Mail an sich finde ich in so einer Situation ganz, ganz schrecklich. Finde ich auch. War, ja, bitte, ich wünsche mir, dass du wieder beherrscht bist. Oh. Und dieser Satz, der hat sich so bei mir eingebrannt, dass ich so denke, nein, so möchte ich nie jemandem gegenübertreten, der... Jetzt bist du ja immer noch jung an Jahren und hast in den jungen Jahren sowas Heftiges, so extrem Heftiges miterlebt. Ja, genau. Was hast du jetzt nach dieser krassen Zeit, die Krankheitszeit, der Tod, die Psychiatrie hinterher, was hast du für dich jetzt gelernt daraus? Ich habe sehr, sehr vieles gelernt. Also, aber wenn ich so in einem Satz zusammenfassen könnte, wäre... es gibt eine Zeit nach dem Schmerz. Also es geht mir wirklich, ich hätte es nicht gedacht, also damals, als ich so drin war und alles so ganz schlimm war, da dachte ich, es kann mir nie wieder gut gehen. Ich bin im Prinzip auch tot. Oder weißt du, Vera, ich glaube, das ist ein toller Satz für all die Leute, die vielleicht gerade aktuell tief in einem Schmerz drin hängen und gefangen sind in einem Schmerz. Es gibt eine Zeit nach dem Schmerz, das glaube ich auch. Jetzt hast du wieder eine neue Beziehung, hast du gesagt. Genau. Wie lange jetzt schon? Ja, jetzt schon fast 2 Jahre. Das ging sehr schnell danach. Ging das so emotional, sich dann sofort, also quasi sofort wieder auf eine neue Beziehung einzulassen? Ja, sehr berechtigte Frage. Es war schwierig. Es war für mich ganz komisch zu merken, dass da Gefühle da sind von meinem jetzigen Partner. Aber wir waren eben beide in einem therapeutischen Setting. Und die Therapeuten haben uns da sehr gut begleitet, die uns halt auch beide sehr, sehr gut kannten und da viel auch, also wir sind damit da offen umgegangen in der psychosomatischen Klinik, nicht Psychiatrie, psychosomatische Klinik ist ja ein Unterschied, ja. Aber genau, und ja, das wurde da sehr, sehr begleitet, es war schon schwierig und es war auch auf keinen Fall so, dass die Trauer um meinen verstorbenen Freund, dass die weg war. Ja, das glaube ich. Moment. Letztendlich war es aber sicherlich eine Hilfe für dich, dass du dann einen neuen Partner gefunden hast. Ja, also, und er hatte eben auch den ganzen Trauerprozess miterlebt. Genau, ihr habt euch ja da kennengelernt, ja. Genau, ja. Vera, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und uns da mal von dieser Seite das Thema beleuchtet hast. Du hast sicher vielen Leuten jetzt aus dem Herz gesprochen und vielleicht auch einigen Leuten hast Trost geben können jetzt. Das freut mich sehr. Ja, schön. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke sehr. Tschüss, Vera. Ja, tschüss. Tschüss. So, und hier ist Steve und Steve ist 29. Guten Morgen, Steve. Ja, hallo, Steve. Hallo, Steve. Hallo, Domi, Entschuldigung. Ja, das passiert schon mal, wenn man ein bisschen aufgeregt ist. Macht nichts. Steve, um was geht's bei dir? Ja, also bei mir geht's darum, ich bin seit 5 Jahren in einer Beziehung. Wie lange? Seit 5 Jahren. 5 Jahre. Genau. Am 12.12. Ist auch der Hochzeitstermin. Oh. 12.12. Und jetzt habe ich folgendes Problem seit einem halben Jahr. Ich habe mit Patienten zu tun. Darf ich dich mal kurz was bitten? Ja. Kann es sein, dass der Ton von deinem Radio oder Fernsehen nicht ganz abgedreht ist? Ja. Und jetzt müsste es sein. Sehr gut. Ja, ja, also so. Ich habe seit einem halben Jahr, spürt mir da eine andere Frau im Kopf rum. Wir haben auch sehr viel miteinander zu tun gehabt. Du hast Kontakt zu Patienten. Bist du Arzt oder was bist du? Nee, ich fahre kranke Leute zum Arzt oder ins Krankenhaus. Ach so. Und, genau. Und das ist die Tochter von jemandem gewesen, von einer Patientin. Ist ja auch immer noch die Tochter. Und ja, wir haben uns dann irgendwann mal so weit unterhalten und dass wir uns auch die Telefonnummern ausgetauscht haben. Mhm. Haben uns dann auch mal auf einen Kaffee getroffen und sind dann auch mal essen gegangen. Und die Treffen wurden eben halt immer inniger. Mhm. Und dann war es eben halt auch kurz davor, wo was passieren hätte sollen. Und da habe ich dann eben halt gesagt, nee, also es geht jetzt nicht. Und ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das läuft jetzt ein halbes Jahr? Das läuft jetzt ein halbes Jahr. Und du bist eigentlich in diese andere Frau verliebt? Ja. Und am 12.12. soll geheiratet werden? Richtig. Wie verliebt bist du denn in die junge Frau? Tja, wie soll ich das sagen? Ja. Schon sehr, ne? Also beschäftigst dich gedanklich schon sehr viel mit ihr. Genau. Also es ist auch so, wenn ich bei meiner jetzigen Freundin bin, also bei der, die ich bald heiraten würde, ist das eben halt auch so, wenn wir eben halt miteinander Zeit verbringen und wenn wir uns sehen, dass ich doch auch die andere im Kopf habe. Wenn du mit deiner Freundin, die du bald heiraten wirst, schläfst, ihr habt noch Sex miteinander? Ja. Ja. Denkst du dann auch an die Junge, an die andere? Ab und zu. Wie ist das Gefühl zu der Freundin, die du bald heiraten willst oder solltest? Also es ist ein sehr inniges Gefühl zu ihr. Und ich komme mir auch beschämt dabei vor, ne, wenn wir miteinander schlafen. Und also ich bin sonst eigentlich auch eine treue Seele. Ne? Also das ist für mich das erste Mal, so, ne, dass so eine Gedanken eigentlich eine große Rolle spielen auch. Ne? Wie oft siehst du die andere Frau? Ja, also ich würde schon fast sagen, regelmäßig. Jeden Tag? Nein, also vielleicht zweimal die Woche oder zweimal in zwei Wochen oder einmal die Woche. Ne? Weiß sie, dass du eine feste Freundin hast und dass du bald heiraten wirst? Nein. Nein? Du spielst ihr den Single vor? Nein, spiele ich nicht. Also ich habe ja auch gesagt, dass es da noch eine andere gibt. Ach so. Aber nicht, dass sie heiratet? Nein, das nicht. Mhm. Oh, Steve, das ist aber eine heiße Situation jetzt. Ja, eine verdammt heiße Situation. Und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Weißt du? Das ist einfach so das Ding. Ich möchte keinen von den beiden wehtun. Ja, das geht nicht so einfach. Richtig. Das geht nicht so einfach. Richtig, ich möchte auch keinen vor den Kopf stoßen. Auch das geht nicht so einfach. Mhm. Ich finde, die Situation ist so heikel, auch aufgrund der nur kurz bevorstehenden Hochzeit, dass du deiner Freundin, die du heiraten willst, das sagen musst und ihr müsst darüber reden. Das wird vielleicht zur Folge haben, dass die Hochzeit erstmal abgeblasen wird, aber dann ist es auch okay. Ja, das ist richtig. Naja, okay ist es ja nicht, ne? Nein, das ist nicht okay. Nein, das ist, aber die Situation ist ja so verfahren, da kann man ja nur die Flucht nach vorne machen, in die Wahrheit rein. Richtig, ich habe auch schon überlegt, es beiden zu sagen. Eigentlich, ja genau, das wollte ich gerade noch weiter sagen. Du musst auch der anderen auch klaren Wein einschenken. Dann wissen alle Beteiligten um den Ist-Zustand. Das ist fair. Und was sich dann daraus entwickelt, das weiß niemand. Nee, aber, ich kann es mir vorstellen, was dann passiert. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt einfach so sich so darum zu lavieren, wie du es bisher gemacht hast, das ist nicht in Ordnung. Das ist es überhaupt nicht fair deiner langjährigen Freundin gegenüber, schon gar nicht. Nee, richtig. Vor allen Dingen, wenn du sagst, die hätte... Es ist ja auch so, ich hatte mich mal mit Freunden darüber unterhalten und die haben dann auch gesagt, naja, haben dann auch gefragt, na, hast du mit der anderen schon geschlafen und so. Ja. Und da habe ich dann gesagt, das habe ich dann eben halt beneint. Ne? Ist das ja auch so. Also ich will auch nicht fremdgehen und das ist überhaupt kein Thema für mich. Aber es geht gar nicht um die Sexualität. Du bist ja in Gedanken schon mehrfach fremdgegangen. Dein Herz ist ja woanders. Mein Lieber, die Sendung ist rum. Ich kann dir aber auch gar nicht mehr sagen, als das, was ich gerade gesagt habe. Ich wünsche dir alles Gute. Ich muss Schluss machen, weil alles hier vorbei ist gleich. Tschüss. Alles klar. In der Technik, Alina Marquis, und morgen heißt unser Thema Leben mit dem Tod.